wirklich ganz verrückt. Der macht die Welt gut, aber dann, der freut sich um uns miteinander. Jede graue Mauer, jede Betonwand, kriegt es ein bisschen Leben, ganz eine geniale Hand. Mal schreibt er einen satanischen Spruch, mal füllt er ein ganzes Bild. Get on the road.